Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 12. Durins Zeiten. Dunkel war es in den Minen von Moria. Doch der Weg durch die Berge war die letzte Möglichkeit, nach Osten zu gelangen. Gandalf ging auf den Stufen voran, hielt seinen Stab hoch und aus seiner Spitze drang schwaches Licht. Die breite Treppe war heil und unbeschädigt. 200 Stufen zählte sie, breit und flach. Und oben fanden sie einen gewölbten Gang mit ebenen Boden, der weiter in die Dunkelheit führte. Geht sparsam mit dem Wasser um. Es gibt viele Quellen und Bäche in den Minen, aber sie sollten nicht angerührt werden. Wie lange werden wir brauchen? In gerader Linie werden es 40 Meilen sein, von der Westtür zum Osttor. Aber der Gang macht viele Biegungen, führt hoch und runter. Die Luft war heiß und stickig, aber nicht verpestet, und zeitweise verspürten sie einen kühleren Luftzug auf ihren Gesichtern. Im blassen Schein des Zauberstabs sah Frodo flüchtig Treppen und Bögen und andere Gänge und Schächte. Die Minen von Moria waren riesiger und verzweigter, als selbst Gimli, Gloins Sohn, es sich hatte vorstellen können. Es gab Spalten und Risse an den Wänden und auf dem Boden. Das Geräusch von aufgewühltem Wasser drang von tief unten herauf, wenn sie ein Loch überspringen mussten. Frodos Sinne waren seit der Verwundung geschärft. Und mehr als früher wurde er Dinge gewahr, die man nicht sehen konnte. Überdies war er der Ringträger. Der Ring hing an einer Kette auf seiner Brust und zu Zeiten schien er eine schwere Last zu sein. Sie waren mehrere Stunden gelaufen, als Gandalf auf das erste Hindernis stieß. Ein breiter Bogen vor ihnen gab den Weg für 3 Gänge frei. Sie führten alle in etwa dieselbe Richtung, nach Osten. Aber der linke Gang fiel ab, während der rechte anstieg und der mittlere eben verlief, aber sehr schmal war. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Außerdem bin ich müde. Das Beste wird sein, wir verbringen die Nacht hier. Links von dem Torbogen fand sie eine steinerne Tür. Sie war halb geschlossen. Dahinter lag eine in den Fels gehauene Kammer. Merry und Pippin stürmten sogleich hinein und wären beinahe in ein großes, rundes Loch gefallen. Langsam, langsam! Zerbrochene Ketten lagen am Rand und hingen in den dunklen Schacht hinunter. Das war ein Brunnen für die Wachen. Seid vorsichtig! Der Brunnen übte auf Pippin eine seltsame Anziehungskraft aus. Er schaute hinein. Ein kühler Luftzug streifte sein Gesicht. Dann ließ er heimlich einen Stein hineinfallen und hörte viele Male sein Herz schlagen, ehe ein Plumps zu hören war. Was war das? Hast du etwa einen Stein in das Loch geworfen, Pippin? Ja, ich glaube ja. Unsere Wanderung ist kein Hobbit-Spaziergang, herrlicher Tuck. Das waren Hammergeräusche. Oder ich müsste mich sehr irren. Hoffentlich hat Pippi nichts Böses aufgescheucht. Dafür übernimmt er auch die erste Wache. Etwa 6 Stunden später brachen alle wieder auf. Sie nahmen den Gang, der nach oben führte. Auf ihm legten sie etwa 15 Meilen zurück. Frodo lauschte immer wieder hinter sich. Ihm war, als hörte er weit hinten Schritte, die kein Echo waren. Plötzlich verschwanden rechts und links die Wände. Sie waren in einen leeren, schwarzen Raum gekommen. Ich habe den richtigen Weg gewählt. Wir kommen in die bewohnbaren Teile. und ich vermute, dass die Ostseite nicht mehr fern ist. Gandalf ließ seinen Stab kurz aufflammen wie ein Blitzstrahl. Sie sahen ein riesiges Dach über ihren Köpfen, getragen von mächtigen Säulen. Die schwarzen Wände waren blank und schimmerten wie Glas. Es muss hier Fenster an der Bergseite geben, die hinaufreichen zum Licht in den oberen Bereichen der Minen. Aber es ist Nacht draußen und vor morgen früh werden wir es nicht feststellen. Lasst uns ruhen, wir haben den größten Teil des Weges hinter uns. Hier muss eine gewaltige Zwergenschar 500 Jahre eifriger geschuftet haben als Dachse. Aber sie haben doch in diesen dunklen Höhlen nicht gewohnt. Das sind keine Höhlen. Das ist ein großes Reich und die Stadt Zwergenbinge. Und einstmals war es hier nicht dunkel, sondern voller Licht und Glanz. Wie es noch in unseren Liedern überliefert wird. Die Welt war jung, die Berge grün, als fleckenlos der Mond noch schien. Nicht Berg noch Tal, nicht Strom noch Land, war dazu Durins Zeit benannt. Er gab den Dingen Namen und Stand, trank ersten Trunk vom Quellenrand und sah im Spiegel Widerschein von Sternengold und Edelstein. Sah sich zu Häupten eine Kron aufblinken und verschatten schon. Liegen hier immer noch Haufen von Gold und Edelsteinen herum? Nein, die Orks haben Moria oft geplündert. Und seit die Zwerge geflohen sind, wagt niemand, die Schächte und Schatzkammern in den großen Tiefen aufzusuchen. Sie sind im Wasser versunken oder in einem Schatten von Furcht. Warum wollen die Zwerge dann zurückkommen? Wegen Mithril. Mithril. Das ist der elbische Name für Silber. Nirgendwo sonst in der Welt wird Moria Silber gefunden. Gold und Edelsteine waren für die Zwerge nur Spielzeug. Mithril war die Grundlage ihres Reichtums. Auf ganz Mittelerde war es begehrt. Man konnte es wie Kupfer hämmern oder wie Glas glätten. Es wurde nie matt oder trübe. Bilbo hatte einen Harnisch aus Mithril-Ringen. Ich möchte wissen, wo er geblieben ist. Was? Ein Harnisch aus Moria-Silber? Das ist ein königliches Geschenk? Ja, der Harnisch war mehr wert als das ganze Auenland. Frodo wurde ganz schwindelig bei dem Gedanken, dass er unter seinem Wams den Wert des ganzen Auenlandes trug. Langsam schlief einer nach dem anderen ein. Frodo hielt Wache, als ob es ein Atem wäre, der durch unsichtbare Türen aus großer Tiefe kam, überfiel ihn ein Grauen. Er lauschte, aber nichts war zu hören. Als die Gemeinschaft aufwachte, fiel ein langer, blasser Lichtstrahl durch einen Schacht in der Nähe des Daches. Guten Morgen. Wir sind auf der Ostseite von Moria, wie ihr jetzt sehen könnt. Ehe der Tag heute vorbei ist, sollten wir die großen Tore finden und das Wasser des Spiegelsees vor uns im Schattenbachtal liegen sehen. Es würde mich freuen. Ich habe nun Moria gesehen, aber es ist dunkel und schrecklich geworden. Und wir haben keine Spur von Balin und meiner Sippe gefunden. Ich bezweifle, dass sie je hierher kamen. Gandalf führte sie durch den nördlichen Bogen, denn dort fiel Licht herein. Dahinter war eine große Halle. Hoch oben war ein Loch, durch welches ein Stück Himmel zu sehen war. In der Mitte stand ein Block, auf ihm lag eine Steinplatte. Runen waren darauf zu erkennen. Das sieht aus wie ein Grab. Das sind Runen. wie sie früher in Moria gebräuchlich waren. Balin Fundis Sohn, Herr von Moria. Er war also doch hier. Und ist jetzt tot. Am Ende der Halle war eine kleine Tür. Dahinter lagen Knochen, geborstene Schwerter, gespaltene Schilde und eisenbeschlagene Truhen aus Holz, die sämtlich aufgebrochen und geplündert waren. Auf dem Boden lagen die Reste eines Buches. Es war aufgeschlitzt und angesenkt und voller dunkler Blutflecken. Gandalf hob es vorsichtig auf. Hört euch das an. Wir vertrieben die Orks vom großen Tor und der Wache. Erschlugen viele. Balin fiel im Schattenbachtal. Er ging allein, um in den Spiegelsee zu schauen. Ein Ork erschoss ihn von hinten. Das Ende kommt. Trommeln aus der Tiefe. Die Orks kommen. Ein schreckliches Ende muss es gewesen sein. Nehmt das Buch mit. Gimli soll es dein bringen, wenn er Gelegenheit hat. Kommt jetzt. Ich weiß, wo wir sind und wie es weitergeht. Der Feind kommt. Wir sind in der Falle. Gefangen wie die anderen vor uns. Schlagt die Tür zu und verkeilt sie. Nehmt eure Waffen zur Hand. Wartet noch. Mit rascher Bewegung trat Gandalf vor die schmale Türöffnung, stieß seinen Stab vor und erhellte den Gang mit blendender Flamme. Wer kommt hierher, um Balins des Herrn von Moria Ruhe zu stören? Pfeile sausten und pfiffen sofort den Gang herunter. Gandalf zog sich zurück. Das sind Orks, und zwar sehr viele. Und manche sind groß und böse, schwarze Uruks aus Mordor. Aber da ist noch ein großer Höhlentroll. Hinauszugehen wäre Selbstmord. Und wenn sie nun zur anderen Tür kommen? Da ist noch nichts von ihnen zu hören. Schwere Fußtritte kamen näher. Es gab einen Schlag gegen die Tür, der sie erzittern ließ. Und dann schob sie sich langsam auf. Ein riesiger Arm und eine Schulter mit dunkler Haut aus grünen Schuppen drängte sich durch den breiter werdenden Spalt. Dann kam unten ein flacher, zehenloser Fuß zum Vorschein. Draußen herrschte auf einmal Totenstille. Boromir hieb mit aller Macht gegen den Arm. Aber sein Schwert prallte klirrend ab. Plötzlich fühlte Frodo einen heißen Zorn in sich aufflammen. Zurück, ihr Geschöpfe, Saurons, zurück! Er schwang Stich gegen den abscheulichen Fuß. Man hörte ein Gebrüll und der Fuß zuckte zurück. Aber dann sprang ein Ork nach dem anderen in die Halle. Legolas schoss zweien durch die Kehle. Gimli hieb einem, der auf Balins Grab geschwungen war, die Beine ab. Boromir und Aragorn erschlugen viele. Als 13 gefallen waren, ergriffen die anderen die Flucht. Jetzt ist es Zeit. Lasst uns gehen, ehe der Troll wiederkommt. Aber gerade als sie den Rückzug angetreten hatten, sprang ein riesiger Orkhäuptling, von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Panzer gehüllt, in die Halle. Sein breites Gesicht war schwärzlich, seine Augen waren glühende Kohlen und seine Zunge rot. Mit seinem Lederschild wehrte er Boromirs Schwert ab, unter Aragorns Schlag tauchte er hinweg und stieß seinen Speer direkt in Frodos rechte Seite. Gerade als der Ork seinen Krummsäbel ziehen wollte, sauste das Schwert Anduril auf seinen Helm nieder und spaltete ihm den Schädel. Jetzt schnell, flieht, rennt, was ihr könnt. Kommt, lasst uns Frodo tragen. Na, mir fehlt nichts, ich kann laufen. Setz mich sofort ab. Ich dachte, du seist tot, Frodo. Weg mit euch, sage ich. Allesamt die Treppen hinunter. Ich bleibe noch hier. Schwerter nützen mir nichts mehr. Sie hasteten eine lange Treppenflucht hinunter. Hinter sich hörten sie Gandalf murmeln und seufzen. Plötzlich sahen sie eine weiße Stichflamme und mit dumpfem Gepolter und unter Trommelschlägen kam Gandalf die Treppe hinuntergestürzt. Oh. Wo ist Gimli? Komm her und geh mit mir voraus. Sie stolperten eine Meile oder auch zwei die Treppen hinunter. Es war noch immer kein Verfolger zu hören. Am Fuß der siebten Treppe blieb Gandalf stehen. Wir müssen jetzt mindestens auf der Höhe der Tore sein. Wartet. Ich muss einen Augenblick rasten. Was ist oben in der Halle geschehen, Gandalf? Ich hatte hinter der Tür Orkstimmen gehört. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagten. Das Einzige, was ich aufschnappte, war Gasch. Das ist Feuer. Dann kam etwas in die Halle. Ich spürte es schon durch die Tür und sogar die Orks hatten Angst und wurden still. Da bemerkte es mich und meinen Zauberspruch, der die Tür verschließen sollte. Sein Gegenzauber war fürchterlich. Er hätte mich fast zerbrochen. Die Tür zerbarst in Stücke. Irgendetwas Dunkles, wie eine Wolke, sperrte drin alles Licht aus. Und ich wurde rückwärts die Treppe hinuntergeworfen. Die ganze Wand stürzte ein. Und das Dach der Halle auch. Den Orks ist der Durchgang nun versperrt. Sie werden auf anderen Wegen versuchen, uns zu folgen. Wie geht es Frodo? Ich lebe und bin heil, Gandalf. Nur ein paar blaue Flecken. Du schlägst Bilbo nach. An dir ist mehr dran, als das Auge sieht. Sie gingen weiter. Gimli, der im Dunkeln die schärfsten Augen hatte, sah in der Ferne ein Licht. Dann wurde es heiß und das Licht begann zu flackern und auf den Gangwänden zu glühen. Vor ihnen lag eine weitere höhlenartige Halle. Rotes Glühen spiegelte sich auf den Säulen. Quer durch den Fußboden hatte sich ein Spalt aufgetan. Ab und zu züngelten Flammen am Rand. Dunkle Rauchwolken zogen durch die heiße Luft. Das haben Sie nicht erwartet. Was meinst du damit, Herr? Durch den Einsturz der Halle ist das Feuer jetzt zwischen uns und Ihnen. Schaut da vorn, da ist eine Brücke. Sie ist gefährlich und schmal. Am Ende der Halle tat sich ein Abgrund auf. Die Tür nach draußen war nur über eine schlanke Steinbrücke ohne Geländer zu erreichen. Geh du voran, Gimli, dann Pippin und Merry. Komm, schnell, schnell! Hinter dem Spalt mit dem Feuer wimmelten jetzt Hunderte von Orks. Sie schwenkten Speere und Chromsäbel, die im Feuerschein blutrot glänzten. Legolas drehte sich um und legte einen Pfeil auf die Sehne. Er wollte abziehen, aber seine Hand fiel herunter und der Pfeil glitt zu Boden. Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen. Die Reihen der Orks hatten sich geöffnet. Sie wichen zurück, als ob sie selbst Angst hätten. Irgendetwas kam hinter ihnen heran. Es war wie ein großer Schatten, in dessen Mitte sich ein dunkler Umriss abzeichnete, von Menschengestalt vielleicht, doch größer. Und Macht und Schrecken schien in ihm zu sein und ihm voranzugehen. Er kam an den Rand des Feuers, dessen Schein verblasste, als ob sich eine Wolke darüber legte. Dann sprang es über den Spalt. Ein Balrog ist gekommen. Ein Balrog? Jetzt verstehe ich. Was für ein Unglück. Und ich bin so müde. Die feuerverströmende Gestalt kam auf sie zu. Über die Brücke, Freunde, flieht! Das ist der Feind, gegen den ihr alle nichts ausrichten könnt. Flieht! Gandalf blieb auf der Brücke stehen, während die anderen über sie hinwegliefen. Der Balrog hatte die Brücke fast erreicht. Und schwang seine Peitsche. Die Riemen knallten und wimmerten und Feuer drang aus seinen breiten Nüsten. Du kannst nicht vorbei! Ich gebiete über die Flamme von Arnor! Geh zurück zu den Schatten! Du kannst nicht vorbei! Der Balrog gab keine Antwort. Das Feuer schien in ihm zu sterben. Er ging weiter auf die Brücke zu und plötzlich richtete er sich zu seiner ganzen Größe auf. Gandalf stand auf der Brücke, klein, grau, gebeugt wie ein dürrer Baum und ganz allein. Aus dem Schatten sprang jetzt ein rotes Schwert hervor. Gandalf Stab gab weißglitzernde Antwort. Es gab einen klirrenden Aufprall und das Balrog-Schwert flog in Stücke zerschmolzen davon. Der Zauberer wankte auf der Brücke, trat einen Schritt zurück, blieb wieder stehen. Du kannst nicht vorbei! Er kann ihn nicht standhalten. Der Balrog steht bereits auf der Brücke. Gandalf, ich komme! Für Gondor! Ich komme! In diesem Augenblick hob Gandalf seinen Stab und mit einem lauten Ruf schlug er vor sich auf die Brücke. Der Stab zerbrach und fiel ihm aus der Hand. Eine blendend weiße Feuerwand stieg vor ihm auf. Die Brücke krachte. Genau zu Füßen des Balrogs barst sie. Und das Stück, auf dem er gestanden hatte, stürzte in den Abgrund, während der Rest stehen blieb wie eine ins Leere hinausgestreckte Zunge. Doch noch im Fallen schwang der Balrog die Peitsche und die Riemen trafen die Knie des Zauberers. Flieht, ihr Narren! Gandalf schwankte und fiel, griff vergebens nach dem Stein und glitt in den Abgrund. Das Feuer war erloschen und es wurde völlig dunkel. Die Gemeinschaft stand vor Entsetzen wie angewurzelt. Die Brücke krachte wieder und der Rest stürzte ein. Kommt. Ich werde euch jetzt führen. Wir müssen seinem letzten Befehl gehorchen. Sie stolperten nach oben durch die Tür und rannten und weinten dabei. Sie kamen in eine Halle, in die Tageslicht eindrang, und plötzlich öffneten sich große Tore vor ihnen, ein Bogen aus blendendem Licht. Eine Orkrotte kauerte im Schatten hinter den Torpfosten, aber die Tore selbst waren zertrümmert und umgeworfen. Aragorn schlug den Hauptmann zu Boden, die anderen flohen vor seinem Zorn. Sie kamen schließlich ans Tageslicht und spürten den Wind auf ihren Gesichtern. Sie schauten zurück. Dunkel gähnte das Torgewölbe unter dem Bergschatten. Lebe wohl, Gandalf. Welche Hoffnung haben wir ohne dich? Der Schmerz überwältigte die Gemeinschaft und sie weinten lange. Einige stehend, einige hatten sich auf den Boden geworfen.